Übung 4b. Hören Sie die Dialoge. Achten Sie besonders auf die Intonation der Fragesätze. Wer sind Sie? Ich bin Sabine Schmidt. Ah, Sie sind Frau Schmidt. Fräulein Hagen, woher kommen Sie? Ich komme aus Dortmund. Und Sie? Aus Stuttgart. Woher kommen Sie, Herr Kaiser? Aus Österreich. Ich komme aus Salzburg.